bisschen nachfragen, überhaupt die Haltung zu brechen. Ich meine, Sie haben verschiedentlich darüber gesprochen, zum Beispiel in dem Dialog zu Brecht auch 1970. In der Hinsicht, dass also Brecht sagt, unsere Ästhetik ist abzuleiten aus den Bedürfnissen unseres Kampfes. Und kurz vor seinem Tod sagt, nicht, wir brauchen immer neue Waffen, immer bessere Waffen. Immer. Und so weiter. Und was also wieder sehr verwandt klingt, der berühmten Lösung Kunst des Waffe, und auch ist, verwandt ist. Würden Sie das auch noch in welchem Sinne als Teil Ihres ästhetischen Programms betrachten? Ästhetik aus den Bedürfnissen des Kampfes ableiten? Ja, ich würde ja sagen, aber das besagt auch nichts, weil ich glaube auch, das ist ein Satz, der nichts besagt. Weil er so allgemein ist, so allgemein formuliert ist, dass man damit nichts mehr anfangen kann jetzt. Weil erstmal ist unser Kampf so kompliziert und komplex geworden. Und also auch die Bedürfnisse dieses Kampfes. Das ist kaum noch mit ich weiß nicht, wie viel Computern möglich ist, jetzt Kunst genau darauf abzustimmen. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie man das im Moment machen sollte. Ja, ja. Und ich glaube, man muss sich einfach mal an den Gedanken gewöhnen, dass wenn ein Autor oder wenn Autoren hier aufgewachsen sind, hier gelebt haben, dass die dann, wenn man ein Minimum an Vertrauen in unsere Gesellschaft hat, in die Trends unserer Gesellschaft, dass man dann auch mal voraussetzen muss, dass diese Autoren nichts schreiben werden, was als Waffe gegen unsere Gesellschaft verwendet werden kann. Ja. Wenn mal der Eindruck entstehen sollte, also, oder wenn es da Schwierigkeiten gibt, dann muss man, glaube ich, sehr lange überlegen und sehr genau analysieren, bevor man eine Kunstäußerung als schädlich oder als feindlich dekretiert. Wobei also uns die Frage im Raum stellt, in welchem Sinne, bei aller Komplexität und Vielfalt der Möglichkeiten, in welchem anderen Sinne sie also auch Waffe sein kann. Also zum Beispiel Braun bietet da sinngemäß an, sein zentrales Thema hat als solches bezeichnet, der Kampf um die sozialistische Demokratie. Um den wahren Ausbau erst, nicht? Um die Vervollkommnung. Das ist bei aller Vielfalt für ihn also eine Hauptrichtung, in dem die Kunst als eine Waffe sein kann. Wie würden Sie dazu stehen, also zu einer solchen Vorgabe oder These? Doch, das ist sicher wichtig. Wobei, ich bin nicht Braun und ich könnte es nie so, ich könnte mich nie so festlegen auf eine Tendenz. Ich weiß auch nicht, ob das für alles stimmt, was er schreibt. Ich meine, sicher ist das das, was er als sein Hauptanliegen sieht. Aber ich glaube nicht, dass man alles, was er geschrieben hat und schreibt, jetzt darauf reduzieren kann. Nein, das meint er sicher auch nicht. Nur dass er eben eine bestimmte, sagen wir mal, Zielrichtung darin sah. Unsere Frage, auf wie das auch so eine solche sehen wird. Ja, wobei, es schließt das vielleicht ein. Aber was mir sehr wichtig scheint, ist, dass gerade jetzt, wo wir mit der friedlichen Koexistenz und so, das hat ja auch seine Tücken in der Haltung der Bevölkerung zum Beispiel zum Wohlstand. Und was ich sehr wichtig finde und was ich meine sehr oft also aus sehr aktuellen oder taktischen Gründen vernachlässigt worden ist die Betonung der Spezifik unseres Wegs, dass es eben nicht darum geht bei uns, dass einer statt einen Trabanten drei Trabants hatten oder auch drei Wartburgs. Dass wir da viel zu lange und zu oft defensiv gewesen sind, ne? Und uns eingelassen haben auf einen ganz schematischen Begriff von Wettlauf und von Einholen, ne? Und das hat ganz tiefe Spuren, glaube ich, hinterlassen bei der Bevölkerung. Ne? Und das ist eine Hauptaufgabe, glaube ich, wenn man solche Aufgaben sucht, für Kunst, diesen Prozess in Gang zu bringen, also den Prozess der Abgrenzung in diesem Bereich. Ne? Es ist ja auch nicht gerade so, dass nach dem 8. Parteitag solche Wohlstandsfragen wieder eine größere Rolle spielen. Das ist auch sicher nötig und das finde ich auch völlig in Ordnung. Bloß man kann jetzt nicht, oder gerade in der Kunst oder im Theater, muss man dann gehen auf die Spezifik unseres Wohlstandsbegriffs. Also was das heißt. Und das heißt ja nicht Wohlstand in dem Sinne wie für einen Arbeiter bei den Volkswagenwerken oder so. Das muss ein anderer Begriff sein. Und ich verstehe das völlig, dass das jetzt in der alltäglichen Parteiarbeit oder in der alltäglichen Agitation zunächst mal darum geht, die Ansprüche, die Bedürfnisse, die entstanden sind, die angemeldet werden, zu befriedigen und darauf einzugehen. Das ist völlig klar. Aber wir dürfen nichts aufgeben an moralischem Anspruch oder politisch-moralischem Anspruch, der nun sich nicht unbedingt dafür eignet, dass man jeden Tag im Betrieb davon spricht. Und das wäre sicher auch ganz doof. Aber das ist eine Hauptaufgabe der Kunst, glaube ich. Sehen Sie diese neuen materiellen Möglichkeiten, die sich nach dem 8. Parteitag ergeben haben, unter anderem auch als Hebel an, um den Bewusstseinsstand bei uns zu heben? Ja, auf sehr lange Sicht, auf lange Sicht, auf Anhieb vielleicht gar nicht. Wobei das nichts dagegen besagt. Ich meine, das ist nötig und das muss passieren, das muss gemacht werden. Und wobei man ja auch noch differenzieren muss, wenn jetzt, und das passiert doch, dass die eigentliche Arbeiterklasse bevorzugt wird, auch in diesen materiellen Fragen. Und das ist dringend nötig und das ist eine Voraussetzung dafür, dass man die zum Beispiel auch mal ins Theater kriegt. Und nicht nur die Angestellten oder die so halbparasitären Halbintelligenzler und so. Wie würden Sie sagen, ist überhaupt der politische Sinn, das politische Wissen in der Bevölkerung entwickelt im Moment? In der Arbeiterklasse speziell, dass es doch immer eine Grundvoraussetzung ist, nicht viel zu schaffen, auch Theater zu machen. Wir haben es immer sehr schwer, das Real einzuschätzen. Wie würden Sie das einschätzen? Das ist sehr schwer simpel zu beantworten, glaube ich. Weil einerseits ist sehr entwickelt und bei der Jugend natürlich besonders, oder man muss zunächst mal unterscheiden, da noch zwischen Berlin und der DDR. Da sind Unterschiede, glaube ich. Nach wie vor. Ja. Ich hatte neulich wieder stark den Eindruck, da war ich nach langer Zeit wieder mal in einem Betrieb in Dresden. Da ist in vielen eine andere Stimmung, eine andere Atmosphäre, eine andere Art miteinander umzugehen als in Berlin. In welcher Art? Berlin ist die Lage natürlich immer etwas härter, immer etwas gespannter. Und die Situation. Heißt es offener? Nein, nicht offener. Nein, es ist schwerer in Berlin in Kontakt zu kommen. Und für die Leute in Dresden oder überhaupt in der Republik ist die DDR eine Selbstverständlichkeit. Das ist überhaupt, darüber wird nicht mehr nachgedacht. Das ist eine Realität und das ist die Voraussetzung für alles. Da kann man dann auch meckern und klauen oder was immer, aber das ist eine Voraussetzung, die nicht diskutiert wird. In Berlin wird diese Voraussetzung immer wieder mal durch die Grenze, durch Besuch, der da doch sehr viel massenweise auftritt, immer wieder mal etwas angekratzt. Ne? Und das Gefühl dafür, dass da eine Grenze ist, ist natürlich unmittelbar in Berlin. Ne? Das ist auch ein Problem, glaube ich, für die Berliner Theater sogar, ne? Mit bestimmten Stücken. Aber das ist jetzt nur ein Teil der Frage. Die andere Seite ist das, wo ich ein bisschen Angst kriege manchmal bei Jugendlichen, wenn die unser Vokabular und unser Instrumentarium so glänzend beherrschen. Wenn die so genau wissen, wenn sie drei Fotos sehen, wie sie das einschätzen müssen und was von ihnen erwartet wird und wie sie das sagen müssen. Und das ist sicher ein Problem auch der Überlastung von Lehrern. Mir fiel das neulich wieder auf in einem Foyergespräch. Da waren Schuldirektoren, Lehrer und Schüler nach einer Zementvorstellung. Und die Lehrer hatten einige Fragen, die Schüler fast keine, die hatten das verstanden, wobei das allerdings eine ausgewählte Klasse war, die schon immer im Theater und oft im Theater waren da. Die reagierten sehr gut. Es gab zunächst mal die üblichen Geschichten. Eine ältere Lehrerin, die fand das Stück unmoralisch, also die Darstellung der Emanzipation und so, und dass die mit anderen Männern, nicht mit ihrem eigenen und so, und sie würde nicht mit einer 8. Klasse dahin gehen. Und die waren aus einer 9. Klasse, die Schüler, und die lachten darüber. Und das war dann ganz interessant, das Gespräch mit diesen zwei Fraktionen. Ne? Und dann kamen die üblichen Fragen nach dem Hydra-Text und so, und da musste ich nur einiges sagen. Und da wird man polemisch, und ich sagte dann irgendwann, dass ungefähr sinngemäß, dass eben auch Sachen geben muss, die man nicht gleich versteht und so, wie man das so sagt. Und das war so wie die Öffnung einer Schleuse, und dann sprachen 3 bis 5 Lehrer darüber, wie leicht es doch die Künstler haben. Die können einfach sich so hinstellen, sowas sagen, aber wir sind Lehrer, wir stehen vor der Klasse, wir müssen alle Fragen beantworten. Und wir versuchten dann mit ihnen darüber zu reden, dass es ja vielleicht auch mal pädagogisch günstig wäre, zu sagen, die Frage kann ich jetzt nicht beantworten, darüber muss ich nachdenken oder darüber müssen wir reden. Und da erklärten sie, und sicher haben sie recht aus ihrer Situation, das können wir uns nicht leisten, das geht nicht, wir müssen jede Frage beantworten. Und ich glaube, daraus entsteht diese Erscheinung, die ich ein bisschen gespenstisch finde, dass Leute so mit ungeheurer Geschicklichkeit sich einstellen auf das, was sie glauben, die Gesellschaft von ihnen erwartet. Und dadurch gibt es entweder für sie überhaupt keine Realität mehr, es gibt nur noch Einschätzung von Realitäten. Dadurch sind sie aber dann auch völlig ausgeliefert, wenn das mit der Einschätzung mal nicht klappt. Ja. Und kommen damit nicht mehr zurecht. Ja. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ja, auf jede Frage eine Antwort, nicht womit man eigentlich ein toter Mann ist. Das ist ja aber doch wohl nicht nur ein Problem in der Schule, nicht, sondern also eine in der Gesellschaft. Nee, nur in der Schule äußert sich am direktesten. Fängt in der Schule an. Wir haben hier ein Seminar über Zement gemacht. Und besonders die Frage Emanzipation der Frau wurde auch zum Problem in der Diskussion. Nun interessiert uns, von Ihnen mal zu erfahren, wie Sie real den Stand der Emanzipation der Frau sehen bei uns. Und was Sie da auch perspektivisch ableiten würden für die Zukunft. Ja. Naja. Es ist, glaube ich, ein schlimmer Kampf, die Emanzipation hier. Natürlich, solange es Monogamie gibt und Familie, wird es keine wirkliche Befreiung der Frau geben. Andererseits kann man darauf nicht verzichten, aus ökonomischen Gründen. Das sind, glaube ich, wirklich die Hauptgründe. Alles andere folgt daraus. Okay. Ich finde, auch das ist eine ökonomische Frage. Es ist alles eine ökonomische Frage, glaube ich, weil wenn man bessere Ausbildungsmöglichkeiten für die Kindergärtnerinnen hat. Und es lässt sich alles darauf zurückführen. Das gibt doch die ich spiele doch nur eine Diskussion gerade. Wir haben heute drüber diskutiert. Ja. Die berühmte Erscheinung des Hospitalismus, nicht? Ja, der Kinder in irgendwelchen Formen der Gemeinschaftserziehung, eigentlich selbst in den Besten. Aber das steht doch nur, entsteht doch nur daraus, dass die Kinder einen Unterschied empfinden und erleben. Wahrscheinlich, ja. Wenn diese Differenz gar nicht erst zustande kommt. Und es ist alles ökonomisch bedingt. Und dann leiden also alle Kinder an Hospitalismus. Ja. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, das kann doch diese Reaktion oder diese Krankheit kann doch nur auftreten, wenn sie empfinden eine Differenz zwischen der Situation mit der Mutter zu Hause und im Kindergarten. Wenn die Differenz gar nicht erst auftaucht, normalisiert sich das alles. Aber das ist sehr utopisch jetzt und das nützt nichts, darüber zu reden. Das ist nicht, jetzt nicht zu lösen. Die gleiche Effektivität erreichbar ist. Aber gut finde ich auf jeden Fall, dass man muss akzeptieren, zunächst mal glaube ich, dass die Frauen nicht von den Männern befreit werden können. Ne? Das können wirklich nur die Frauen selbst machen. Und das geht sicher nicht ohne Härten ab und das dauert noch ein paar hundert Jahre oder 50, weiß nicht. Und ich finde positiv auf jeden Fall, dass bei uns die Scheidungsquote so hoch ist. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Und dass die meisten Scheidungsanträge von Frauen ausgehen. Das spricht sehr für die DDR, glaube ich. Und sehen Sie, also wenn ich nochmal zurückgehen darf auf die Figur der Dascha, einen zeitweiligen Verlust an Persönlichkeitssubstanz bei der Frau durch diesen Kampf? Ja, in jeder Kampf bedeutet einen zeitweiligen Persönlichkeitsverlust, das ist klar. Weil das bedeutet eine Verkrampfung, ne? Das ist klar. Und bei der Dascha gibt es deutlich so sektiererische Züge, ne? In ihrem Emanzipationsstreben. Und das spricht überhaupt nicht gegen ihre, gegen dieses Streben. Das bedeutet nur, dass in jedem Kampf eben auch Krampf auftritt. Ein bisschen orientieren uns. Ich meine, wie ungeheuer lange sowas dauert, fand ich ein schönes Beispiel. Das will ich nur noch erzählen. In einem sowjetischen Roman, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Titel war, die Geschichte eines Soldaten, der also aus einer ziemlich fernen Kolchose und zur Armee kommt, dann nach Deutschland bis Berlin, er kommt zurück nach 3-4 Jahren nach dem Sieg aus Berlin in seine Kolchose, kommt in sein Haus und seine Frau will ihm die Stiefel ausziehen, wie sie es gewöhnt ist und wie es immer gewesen ist, und er sagt, nein, ich ziehe mir die Stiefel selbst aus. Aber dazu brauchte es eben den Zweiten Weltkrieg und den Marsch bis Berlin. Das dauert sehr lange. Das ist ein schönes Bild. Ja. Dürfen wir vielleicht mal ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen? Mit welchen Leuten verkehren Sie? Also Leuten welcher sozialen Zugehörigkeit? Leider viel zu viel mit Intellektuellen, mit Theaterleuten. Das empfinde ich als großen Mangel, aber das ist schwer zu ändern natürlich, wenn man einmal so in diesen Kreis gerät und dadurch natürlich auch, also einfach durch so Namen oder wie man das nennen will, auch viel zu viel vielleicht mit Leuten, die nicht fertig werden mit den Problemen, mit denen sie zu tun haben, die schreiben wollen, die da Schwierigkeiten haben. Das ist das eine. Wenn ich Kontakte haben will zu Arbeitern oder zu Leuten, die einen normalen Arbeitstag haben, überhaupt, die muss ich mir selbst suchen. Und das ist einfach oft eine Zeitfrage. Hm. Und das ist sehr schade. Dadurch, dass meine Frau ein Auto hat, fahre ich jetzt oft also auch Auto. Und da ist es ganz aus. Ne? Ja, wie macht man das aber dann, ich meine, solche Stücke zu schreiben, wie Bau oder Lautdrücker, nicht? Ja, na, das liegt zurück. Naja, das waren, wir haben das damals gemacht, nicht? Wir nehmen auch Ihre Biografie, dass Sie wahrscheinlich nie längere Zeit, nicht zum Beispiel in der Industrie warten würde. Naja, das liegt ein bisschen daran, natürlich daran, dass ich... Wie schafft man das dann nicht? Ich bin aufgewachsen in... Also mein Vater war der, so ich weiß nicht, der wievielte Sohn so einer 10-köpfigen Arbeiterfamilie. Und er war der Erste, der, weil er gut schreiben konnte in der Schule, es dann zu Hörern bringen konnte. Das heißt, dann wurde er angestellt, dann, das war das Höchste. Und aber meine gesamte Verwandtschaft, also von meiner Mutter sowieso und meinem Vater... besteht eigentlich aus Leuten, die nie aus ihrer Klasse oder aus ihrer Schicht rausgekommen sind. Ne? Ja. Und das prägt natürlich sehr, also einfach das Gehör für Tonfälle und so, das fängt damit an. Dann habe ich mal ein halbes Jahr gearbeitet, kann ich kaum sagen. Da ging es um Drehbänke entrosten, also in einem Betrieb in Sachsen. Aber ich habe eigentlich nie Schwierigkeiten gehabt, die Tonfälle von Arbeitern wiederzugeben. Was Bauern angeht, wir wohnten in Mecklenburg dann, also von 39 bis, ich glaube, bis 48. Und auch in diesen kleinen Städten ist man nicht getrennt von den Bauern, jedenfalls damals nicht. Und das lief da alles sehr ineinander. Und im Grunde sind es ja die Tonfälle und die Haltung, die das Bild machen. Ja, ja. Sie haben da in diesem. Und an viel mehr glaube ich auch. Ich glaube nicht an Milieustudium, also beim Stück schreiben. Ja. Ich glaube, je mehr man weiß über ein Milieu, desto schwerer ist es dann, ein Bild davon zu geben. Also im Drama. Das ist in der Prosa ganz was anderes. Und wenn ich das Beispiel brauche, die Strukturen der Sache, nicht? Also Veränderung der Veränderungsprozesse und so, nicht? Das ist ja nicht nur eine Form des Tonfalls. Woher haben Sie das bezogen? Aus Ihrer allgemeinen Wirklichkeitskennungsstudium von Beschlüssen oder wie? Ja, naja, das fing eigentlich schon früher an. Also. Das einzige Stück, was ich also aus dem Bereich noch ganz allein geschrieben habe, war Tondrücker. Allein geschrieben habe ich die anderen auch. Ich meine jetzt ohne irgendwelche Vorinformationen. Und dann bei Korrektur, da war ich zusammen mit meiner damaligen Frau, wir waren so, ich glaube, 4 Wochen in dem Kombinat Schwarze Pumpe. Und wir hatten sehr viele Gespräche mit einem sehr guten Mann im Ministerium für Schwerindustrie, glaube ich, war das, ja. Von dem ich eigentlich ungeheuer viel gelernt habe, auch aus seiner Haltung. Ich habe leider den Namen vergessen, aber das war sehr wichtig damals. Und es gab da wirklich sehr viel Kontakte auch zu staatlichen Stellen bei dieser Arbeit. Und bei Bau, da war das so, da gab es erstmal den Roman von Neutsch, der doch eine ganz gute Vorinformation ist mindestens. Und ich hatte auch noch Beziehungen zu der Zeitschrift der Bau oder Zeitung. Ich weiß nicht, ob Sie die mal gesehen haben. Seine Zeitung für Bauarbeiter. Ich habe die mal gesehen. Und den Schwarz funktioniert. Ja. Ja. Und da kannte ich also den, ich glaube, der war damals Chefredakteur und dem habe ich oft gesprochen. Dann bin ich da gewesen, also auf der Baustelle da in Leuna und habe also mit sehr vielen hohen Menschen gesprochen da und auch mit anderen. Das war schon ganz interessant, da konnte man sich ein Bild zusammensetzen daraus. In dem Podiumsgespräch wurde über das Büsching-Fragment gesprochen und Sie sagten in dem Zusammenhang dann, oder brachten den Lohndrücker als Beispiel und nannten Ihren anderen Erlebnisbereich, als Brecht den hatte zu der Zeit. Sehen Sie da ein bestimmtes Verhältnis von Erlebnisbereich und Kunstleistung? Doch, das sicher. Ja, auch gerade bei den Büsching, wenn man davon anfängt, dass das Fragment, worauf dieser Entwurf zurückgeht. Also der Name Büsching kommt ja bei Brecht zum ersten Mal vor in dem Fazer-Fragment. Mhm. Und das ist ganz geprägt von Augsburg eigentlich. Ne? Die Namensgebung sowieso und die Redeweise der Figuren in diesem Fragment. Und das ist sicher auch ein Problem, also nicht nur für Brecht, auch für die Segers, glaube ich. Ihren ganz, also bei Lukács gibt es den Begriff Grunderlebnis. Ne? Und der ist, glaube ich, doch ziemlich praktisch oder praktikabel, ne? Für die Analyse von Texten. Und es ist ganz schwer, Leute, die so wie Brecht in diesem Stadium ihrer Entwicklung in die DDR gekommen sind, dann hier noch etwas zu schreiben. Ne? Weil dazwischen ist eben ein Schnitt und das ist alles weg für sie. Es war gar nicht möglich mehr, glaube ich, für ihn hier wirklich eine lebendige Beziehung zu finden zu einem Stoff als Autor. Deswegen hat er sich darauf konzentriert, sein Theater zu machen. Und bei der Segers sehe ich was Ähnliches. Das ist vielleicht subjektiv. Das alles, was sie über die DDR geschrieben hat, ist merkwürdig grau und tot im Verhältnis zu allem anderen. Weil das sie versucht mit großer Anstrengung und mit dem besten Willen alles zu sehen. Es gibt ungeheure Einblicke bei ihr. Die Stoffe sind ungeheuer interessant, die sie findet. Und der Blick auf die Stoffe, aber sie kann es konkret nicht mehr, sie kann es nicht mehr konkretisieren. Sie kann die DDR nicht konkret machen. Für sie ist also die DDR eines der Grunderlebnisse gewesen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Eines der, was das? Ja, ja, ja. Eines der, was das ja. Nicht. Aber Sie sprachen nicht zufällig das Grunderlebnis. Und viele Berichte fingen vorhin an, als ich 10 Jahre war, im Bücherschrank des Vaters. Ja, nee, das Grunderlebnis ist natürlich der Faschismus, das ist klar. Ich war 4 Jahre, als das anfing und mein Vater ist verhaftet worden gleich am 30. Januar, also in der Nacht. Und war dann im KZ eine Zeit lang und das ist sicher ein Grunderlebnis. Und vor allem, ich erinnere mich zum Beispiel, ich war einmal mit meiner Mutter in, das muss 34, Anfang 34 gewesen sein oder Ende 33. Da war in einem KZ in Sachsen und sie durfte ihn besuchen da. Das heißt bis zum Zaun und wieder zurück. Das muss noch 33 gewesen sein. Die war noch SA, also nicht SS. Und das war wirklich ein Grunderlebnis für mich, weil ich nicht kapieren konnte, dass er da drin bleibt. Und dass er nicht über den Zaun springt oder irgendwas. Und das hat mir meine Mutter später erzählt auch. Das ist sicher ein Problem, also dieses Erlebnis von Gewalt, gegen die man nichts machen kann. Und das ist, es dauert sehr lange, bis man das ausschwitzt, solche Sachen. Und dann danach, also er ist dann rausgekommen, ich glaube 35 oder ich weiß das nicht so genau. Und er war arbeitslos dann bis 39. Das alles nur jetzt, um auf das Grunderlebnis zu kommen. Und ich weiß, dass das für mich ein ungeheures Problem war, dass zu Hause ganz offen gesprochen wurde über alles. Und meine Mutter schon, mein Vater dann auch, die haben nie versucht, da vor mir zu heucheln oder so, das war immer klar. Aber draußen wusste ich, muss ich halt Hitler sagen, ne, wenn es verlangt wird. Das gehörte auch zu dem Spiel. Ne. Das ist sicher auch eine sehr theatralische Grundkonstellation. Ne. Ist sehr, sehr ergiebig dafür. Dem zusammen eine etwas allgemeinere Frage. Die haben Sie im Grunde mit beantwortet in der Diskussion vorhin. Sehr schwierig zu stellen. Also, Schreiben, in welchem Maße ist das Ausdruck auch der eigenen Subjektivität, Selbstdarstellung? In einer an sich doch so aus der objektiven Gattung, nicht für den Film, aber in einer so öffentlichen, das eine so öffentliche Gestalt annimmt, nicht in der Theateraufführung. Wir meinen das wie Sie, dass es in sehr starkem Maße Selbstdarstellung ist, dass man sich mehr darum kümmern muss, dafür interessieren muss, mit dieser Seite der Sache. Ob Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben können, diesen Moment der Selbstdarstellung, beim Schreiben fürs Theater? Ja, das ist schwierig. Naja, ich glaube, zunächst mal ist es das, wobei wir jetzt waren mit dem Grunderlebnis. Ja, ja, ja. Zum Beispiel, Sie kennen diesen Text von Goethe über Schiller, wo er versucht, sein Verhältnis zu ihm abzustecken und meint, der Schiller war also der ursprüngliche Dramatiker und er selbst ist das nie, Goethe, weil er immer auf Harmonie aus ist. Und diese Beispiele kennen Sie auch, also mit Tell und so weiter. Und interessant daran finde ich, dass wenn man jetzt die Jugend und Kindheit der beiden vergleicht, der Schiller ist unter diesem Druck aufgewachsen. Und daraus kommt zum Beispiel das Bedürfnis nach, ganz modern gesagt, nach Grausamkeit auf dem Theater, wovon der Goethe ihn dann immer abhalten wollte. Ne? Was sicher auch wieder richtig war, der Goethe hat das nie nötig gehabt, der war immer, der hat nie einen wirklichen Druck erlebt, außer später, als er alt wurde. Und ich meine zunächst mal, dass solche Dinge grundsätzlich eine Rolle spielen. Ne? Und dann gibt es noch den Punkt, was der Becher sehr gut gesagt hat, also Talent ist die Fähigkeit, in gesellschaftlich aufschlussreiche Situationen zu geraten. Und der Gradmesser für Talent ist dann letztlich doch vielleicht ein historischer, nämlich, oder für die Möglichkeit eines Talents zur Ausprägung zu kommen. Wie weit die private Biografie für eine Epoche steht, oder befähigt, die Grundfragen einer Epoche zu formulieren. Ne? Ja. Und dann ist es so, wenn Sie zum Beispiel Kleist lesen, da ist ganz deutlich, wie subjektives die bis in die Sprache und bis in die Versform geht. Ne? Die Situation von Kleist, diese Isolierung und die Verkrampfung auch, das hat dazu geführt, dass sein Dramenversen eigentlich einerseits der nervöseste und andererseits vielleicht der ist, der am meisten Realität transportiert, jedenfalls im zerbrochenen Krug, weil er seine eigene Anstrengung, das setzt sich direkt um in gestischen Versen. Es wäre schön, darüber etwas konkreter zu reden, aber das ist schwierig. Ja. Fragen Sie mal ruhig weiter, ja, vielleicht kommen wir dann. Ich weiß, es darauf bringen würden wir gerne gleich anschließen. Überhaupt, also Ihre Traditionsaufnahme, nicht? Und auf wen Sie sich beziehen, welche Traditionen Sie sich bewusst aneignen oder auch nicht so bewusst. Und auch in welcher Weise Sie sich solche Traditionen aneignen. Es ist sehr schwierig, weil das so viel ist. Ja, klar. Ja. Können Sie es etwas enger fassen, die Frage? Fragen Sie mal nach irgendeiner bestimmten Tradition. Ja. ein paar Namen nennen müssten, nicht? Dass sie also ganz wichtig gewesen sind. Ja. Vielleicht kommen wir so ran. Ich fange mal mit einem Umweg an. Also Krappe zum Beispiel ist sehr wichtig. Und da gibt es einen Aspekt bei Krabbe, der sehr modern ist und sehr materialistisch. Und ich glaube, das ist, wenn ich über mich schreiben oder reden müsste, wäre das ein Hauptpunkt, wie sich Materialismus realisiert in einem Text. Zum Beispiel bei Macbeth ist das der Punkt eigentlich. Ne? Oder ja, auch bei Umsiedlerin. Ne? Was immer man nimmt. Also ich kann nicht, es gibt keine Poesie nicht als Schmuck oder als Ornament, sondern immer nur als analytisches Instrument oder nie als ein Mittel, um auf den Kern der Sache zu kommen, der natürlich meist zunächst sehr schockierend wirkt, weil er entkleidet ist von allem, was man so um die Sachen rumgeschrieben hat und darüber gedeckt hat. Und da gibt es eben bei Krabbe einen Punkt, den ich sehr wichtig finde, zum Beispiel in dem Marius und Sulla Fragment. Ich weiß nicht, ob Ihnen das gegenwärtig ist. Gegenwärtig, ich habe es früher mal. Also das große Duell zwischen Marius und Sulla, da gibt es zwei Fassungen und in beiden ist eine Szene ziemlich gleich und vor allem die Replik, die ich meine jetzt. Der Sulla marschiert auf Rom, das der Marius eingenommen hat, und schickt den Catilina voraus zum Plündern und Leute totschlagen, also einfach um, damit es schneller geht. Und dann kommt eine Mutter mit ihren vier Kindern und wirft sich da vor Sulla auf die Knie und sagt, also Catilina mordet in unserer Hütten und sowas. Und rette meine Kinder. Und Sulla sagt, warum? Das ist für das 19. Jahrhundert eine ungeheure Fragestellung. Ne? Dann eine andere Geschichte bei Krabbe, in dem Hohen Staufen-Drama, da gibt es ein paar Stücke und als Heinrich, der, ich glaube, der Vierte, ich weiß es nicht genau, steht auf dem Apennin und er hat Italien erobert, so ziemlich jedenfalls Oberitalien und sieht das nun unter sich liegen und hält eine große Rede und malt sich aus, wie er morgen ganz Italien erobert haben wird und dann die Welt und alles. Und dann fällt er um und ist tot und hat einen Herzschlag gekriegt. Das ist ein echter Krabbe-Effekt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber ich glaube, das ist wichtig. Ja. Und auch die Rolle zum Beispiel, die bei Krabbe immer wieder die Bauernebene spielt, auch in diesem Hohen Staufenzyklus gerade. Das sind immer eingestreut Szenen, wo Bauern die Ernte einbringen oder irgendwas. Und damit wird immer die damalige Königsebene von unten relativiert und aufgehoben. Und das liegt sicher daran, dass zum Beispiel die ersten Stücke, die ich überhaupt gelesen habe, glaube ich, waren die von Hebbel, wobei mich die Stücke weniger interessiert haben als die Biografie. Eben die Situation von einem, der so als Tagelöhnerkind nach oben kommt. Jetzt kann ich auch sehen, was mich an den Stücken stört, dass er eben auf diesem Weg nach oben so viel verloren hat, ne? Von dem, was er eigentlich hätte mit nach oben nehmen sollen. Ne? Aber das war wahrscheinlich einfach nicht drin, mehr mit nach oben zu nehmen damals, unter den Umständen. Der einzelne Weg. Ich habe Sie unterbrochen. Ja, nee, gar nicht. Einfach um also mal ein bisschen genauer das zu erkunden, nicht um Vollständigkeit zu erreichen. Also, gibt es also da gleich wichtige Leute. Ja, sicher gibt es viel wichtigere, für Sie was so die literarische Tradition angeht. da ging es zunächst mal um die Impulse, ne? Und ja, die kriegt man ja manchmal eher von Randerscheinungen oder von Leuten, deren Resultate gar nicht so zu gebrauchen sind. Ne?